Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, schönen guten Abend. Hier ist der Paki aus dem Krähennest. Ich habe hier den Michel Marsching und den Stefan 51278. Deinen Nachnamen weiß ich leider nicht, wirst du mir wahrscheinlich gleich verraten. Die beiden stellen heute die 5 LMV-Beschlüsse zur AV Pampa vor. Das ist die zweite Initiative im Liquid NRW. Und es geht um die Wahlgänge, es geht um die Listenlänge, um die Kandidatenvorstellung und die Blockaufteilung. Aber zunächst mal wird der Michel uns ein bisschen zu dem ganzen Thema erklären. Michel, fang doch mal bitte an. Ja, danke, Paki. Das ist jetzt ein wenig ungeplant. Ich glaube, der Stefan wollte anfangen, aber ich probiere es einfach mal. Es geht ja darum, dass die DG-Geschäftsordnung NRW sich Gedanken gemacht hat, wie man eine Geschäftsordnung schreiben könnte für eine Aufstellungsversammlung, inklusive dieser wahrscheinlich sehr lange dauernden Vorstellungsrunden und auch Wahlgänge, halt auch hinkommen. Wir haben ja nur 2 Tage Zeit. Wir haben in Münster gesehen, dass es sehr schwierig ist, wenn sich so viele Leute vorstellen. Wir haben in Münster allerdings auch gesehen, dass wir eine Menge Glück hatten, nämlich dass dadurch, dass alle Kandidaten, die sich vorgestellt haben, einverstanden waren damit, dass sie 3 Minuten Vorstellungszeit hatten. Dadurch konnten wir das Ganze sehr, ja, zeitlich dann doch noch im Rahmen abschließen, sonst hätten wir eventuell eine zweite Veranstaltung gebraucht. Damit wir das nicht nochmal brauchen, haben wir Gedanken gemacht, beziehungsweise hat sich die PG-Geschäftsordnung Gedanken gemacht. Ich möchte da gar nicht allzu viele eigene Lorbeeren einheimsen, denn ich bin da relativ spät zugekommen und habe da auch nur einen kleinen bescheidenen Teil zu beigetragen. Es gab eine erste Frage zum Thema Geschäftsordnung, die im Liquid gestellt wurde. Da ging es darum, welche Blockaufteilung die gewünschte ist, die man gerne vornehmen möchte, also die Mitglieder gerne vornehmen möchten. Da haben wir uns dann einfach dran gehalten, an das, was da beschlossen wurde. Da kann der Stefan gleich kurz was zu erzählen, glaube ich. Und in dem zweiten Bereich haben wir uns jetzt Gedanken darüber gemacht, was für Wahlverfahren können angewendet werden und wie könnte man die entsprechenden Wahlverfahren dann durchziehen mit Vorstellung und Wahl, wie das funktionieren könnte. Genau, also es geht im Prinzip darum, dass wir in der ersten Liquid-Runde uns für ein 2-stufiges Wahlsystem mit Blockabstimmung im zweiten Wahlgang entschieden haben. Das heißt, im ersten Wahlgang gilt es im Prinzip für jeden Kandidaten über das Quorum zu kommen von 50%. Und im zweiten Wahlgang geht es dann nur noch um Platzierung in den einzelnen Blöcken. Das heißt, es wird verschiedene Blöcke geben und man bekommt da einen Stimmzettel für den ersten Block und für den zweiten Block und für den dritten Block und kann dann für die jeweiligen Bereiche auf der Landesliste seine Präferenzen auswählen und dann muss man auch nicht mehr darauf achten, dass ein Kandidat zumindest irgendwie übers Quorum kommt oder so, sondern kann voll seine persönlichen Präferenzen durchscheinen lassen. Ja, dann ist ja die Reihenfolge sieht ja folgendermaßen aus, dass also die einzelne Module, die ihr da jetzt aufgestellt habt im Liquid, die werden ja mit Sicherheit dann auch auf der AV Pampa abgestimmt. In welcher Reihenfolge wird das passieren? Also wir hatten jetzt vor, dass wir diese Initiativen, die hier ausgewählt werden, als Meinungsbild nehmen und im Prinzip eine Geschäftsordnung vorbereiten, die all das beinhaltet, was die Mehrheit gefunden hat und nur, wenn es ganz knapp ist, mehrere Versionen vorhalten, damit es nicht zu kompliziert wird. Okay, das heißt, ihr wollt nicht modular abstimmen lassen, sondern ihr vertraut da aufs Liquid und stellt eine zur Wahl und wenn die nicht gewählt wird, dann bietet ihr noch zusätzlich Module an oder wie wird das laufen? Also jemand, der länger nicht dabei war am Anfang, habe ich es jetzt anders verstanden, Entschuldigung Stefan, aber ich gehe fast davon aus, dass zumindest bei den Sachen, wie Stefan gerade schon gesagt hat, die knapp entschieden wurden, dazu gehört für mich auch bei dem Liquid-Beschluss zum Thema Wahlordnung und Wahlsystem, 2-stufige Wahlsystem mit und ohne Blöcke, weil die sind beide relativ knapp aneinander. Also das kostet ja auch jetzt nicht so viel Zeit. Erklärt werden muss es so oder so. Bei dem zweiten jetzt kann ich sagen, da haben wir in der Sitzung dafür ausgesprochen, dass wir die Sachen im Liquid gut vorstellen und dass wir sagen, was sind die Nachteile, so steht es ja auch in den jeweiligen Initiativen drin und dass die Leute sich da schon mal über das Wahlsystem vor allen Dingen informieren können und dass wir da so eine Art Stimmungsbild haben, sodass wir am Ende nicht alle, ich weiß gar nicht, wie viel sind es Kombinationen, ich sag mal 30 verschiedene Kombinationen auf der Veranstaltung selber zur Wahl stellen müssen, sondern vielleicht die 2, 3 modular abstimmbar machen, die die meisten Stimmen haben, damit wir auch schnell zu einer Geschäftsordnung kommen. Okay, ja, hoffen wir, dass das flüssig durchläuft. Was sind denn so die Knackpunkte, wo ihr euch vorstellen könnte, dass es noch Diskussionsbedarf gibt, was die Veranstaltung dann unnötig in die Länge ziehen würde? Das könnten wir jetzt hier irgendwie nochmal genauer beleuchten, damit die Leute, die den Podcast hören, dann eben auch in die richtigen Argumente haben in dem Moment. Zuerst Stefan, oder? Nö, mach du ruhig. Also, okay, ich sag mal, ein Knackpunkt wird sein, dass wir sehr häufig vorgeschlagen haben, den Bereich Bewertungswahl einzuführen, einen Bereich, eine Bewertungswahl durchzuführen. Bewertungswahl, das kennen viele auch als Squad Voting, das ist bei Personenwahlen nicht so beliebt, sage ich mal vorsichtig. Das ist halt auch schon mal in die Hose gegangen, das muss erklärt werden vernünftig. Wir haben uns da schlau gemacht. Erklär doch mal. ja, Moment, genau. Also erstmal grundsätzlich für diejenigen, die sagen, oh mein Gott, Squad Voting, ich mache jetzt den Podcast aus. Nein, also wir haben uns schlau gemacht. Es gibt durchaus auch noch Möglichkeiten, die Nachteile, die wir bis jetzt bei dieser Bewertungswahl beim Squad Voting gesehen haben, bei Personenwahl noch ausschalten. Also von daher, ich erkläre mal, wie das Ganze funktioniert. Was ist eine Bewertungswahl? Eine Bewertungswahl funktioniert also so, dass man also hingeht und man hat einen Wahlzettel, da steht der Name und dann kann man nicht nur ja, nein, vielleicht ankreuzen. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Sondern man kann sagen, naja, ich gebe dir, ne, das kennen wir alles von früher aus der Schule, auf einer Skala von 1 bis 10 bist du eine 8. Im Grunde genommen ist das schon das, was die Bewertungswahl ausmacht. Man kann nicht nur 0 und 1 sagen, ja oder nein, sondern man kann eben in einer gewissen Skala seine Zustimmung zu den jeweiligen Personen ausdrücken. Da haben wir jetzt die verschiedensten Wahlverfahren angeboten. Wir haben gesagt, es gibt eine Skala von 0 bis 10. Da gibt es einen Durchschnitt, da ist der Durchschnitt halt 5 und alles, was unter 5 ist, ist halt schlechter als der Durchschnitt. Alles, was darüber ist, ist darüber. Wie überraschend. Man muss allerdings diesen Durchschnitt bekommen, denn das wäre das Quorum. Denn wir wollen ja in der ersten Runde diejenigen, die nicht die Zustimmung des Plenums bekommen, auch entsprechend rauswählen, um es mal negativ auszudrücken, oder umgekehrt, diejenigen, die die Zustimmung des Quorums bekommen, die sollen ja auch über diese Hürde drüber kommen. Die zweite Skala im Wahlgang 1, die wir anbieten, wäre eine Skala von minus 3 bis plus 3. Da muss die Gesamtsumme, also dadurch, dass es links und rechts gleich. Hilf mir doch mal einer. Symmetrisch. Symmetrisch, dankeschön, Stefan. Dadurch, dass es ein symmetrisches Wahlsystem ist, kann man einfach die Zahlen zusammenzählen. Das ist sehr leicht auszuzählen. Und man muss am Ende bei einer positiven Summe rauskommen. Okay. Dann gibt es halt noch andere. Im zweiten Wahlverfahren haben wir noch von 0 bis 4. Das macht eine kleinere Skala. Auch da wieder der entsprechende Durchschnitt. Oder wir haben noch einen Vorschlag zu sagen, man geht von minus 1 bis 3. Der Nachteil bei dem Squad Voting ist nämlich, wenn man ein symmetrisches System mit Minuszahlen nimmt, dann kann es passieren, dass jemand eine hohe negative Wertung bekommt. Und das ist halt demotivierend. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Aber dieses minus 3 bis plus 3 wäre so ein Klassiker. Und deswegen haben wir es mit angeboten. Was mir da jetzt auffällt, ist, wenn ihr sagt, Durchschnitt der Wertung wäre bei 5, und das wäre ja quasi eine Enthaltung. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Kandidat dabei ist, wo sich alle enthalten und einer gibt eine 6 ab, wäre der ja quasi übers Quorum, obwohl sich alle ihm gegenüber enthalten haben, oder? Das ist richtig, das ist auch so gewollt. Denn es geht ja darum, dass eine Enthaltung tatsächlich ein willentliches Nicht-Mitstimmen ist. Ja, wenn okay. Ich sage, ich mache kein Kreuz, dann ist es mir egal, ob derjenige über das Quorum kommt oder nicht, dann lasse ich die anderen entscheiden. Wenn natürlich von 100 Leuten 99 Leute sagen, mir ist es egal, und einer sagt, ich gebe dem eine 6, dann hat der entsprechend tatsächlich das Quorum geschafft. Wobei das natürlich ein sehr unwahrscheinlicher Fall ist, müssen wir ehrlich sein. Ja, Sehe ich ähnlich. Wir haben zusätzlich zu den Bewertungswahlen dann noch einmal die Akzeptanzwahl, die wir ja bereits früher verwendet haben. Die sollten alle, die schon mal auf einem Landesparteitag waren, eigentlich kennen. Das heißt, man kann einfach, es gibt nur ein Feld mit Ja und da kann man dann ein Kreuz machen und jeder Kandidat muss mindestens die Hälfte aller Stimmen plus eine Stimme bekommen, um überhaupt gewählt werden zu können. Das ist das Quorum. Und wir haben jetzt zusätzlich auch noch eine Akzeptanzwahl mit Enthaltung vorgeschlagen. Das heißt, es gibt dann im Prinzip mehrere Felder und man kann sich auch enthalten. Das wäre dann im Prinzip, wenn man es ganz streng nimmt, eine Bewertungswahl von 1 bis minus 1 und die Enthaltung ist 0. Aber wir haben es mal Akzeptanzwahl mit Enthaltung genannt. Weil das auch der größte Kritikpunkt war, der bis jetzt an der Akzeptanzwahl vorgebracht wurde. Außerdem ist bei den Liquid-Abstimmungen wichtig, dass man beachtet, dass wir für Wahlgang 1 und Wahlgang 2 jeweils eigene Vorschläge haben, die dann auch getrennt voneinander abgestimmt werden. Es kann also gut sein, dass wir im ersten Wahlgang eine Akzeptanzwahl machen und dann im zweiten Wahlgang eine Bewertungswahl. Das haben wir deswegen gemacht, weil die unterschiedlichen Wahlgänge unterschiedliche Ziele haben. Also in Wahlgang 1 geht es darum, dass der Kandidat das Quorum überspringt, um in der zweiten Runde zu landen. In dem zweiten Wahlgang geht es halt darum, eine Reihenfolge reinzubringen. Und wie man schon sieht, in dem, was wir vorschlagen, ist in Wahlgang 2 viel häufiger die Bewertungswahl. Steht da viel häufiger. Einfach aus dem Grund, weil es natürlich viel mehr Sinn macht, wenn ich viele Stufen habe, in denen ich bewerten kann, dann kann ich viel genauer sagen, wo möchte ich einen Kandidaten auf der Liste haben. Wenn ich wenig Stufen habe, wenn ich nur Ja-Nein ankreuzen kann, dann habe ich natürlich ganz wenig Auswahlmöglichkeiten. Nach dem zweiten Wahlgang in der zweiten Stufe geht es nicht mehr darum, über eine Hürde zu kommen, sondern es geht nur noch darum, wie viel Zustimmung bekommt derjenige. Denn der mit der meisten Zustimmung soll am Ende Platz 1 der Liste werden. Ja, Platz 1 bis 4 oder was auch immer ja. Für Blöcke dann abgestimmt werden. Ja, ihr habt ja in den Liquid-Inis auch jeweils immer die Vor- und Nachteile untereinander aufgezählt. Ich werde dann in Krähennest auch die Links dazu anhängen, dass sich da jeder nochmal genau durchlesen kann, worum es eigentlich geht und was die Vor- und Nachteile sind. Dann habt ihr drei andere Inis noch gestartet. Das sind einmal, ist das die Listenlänge, die Kandidatenvorstellung und die Blockaufteilung zum Abstimmen? Ja, die Listenlänge verhält sich wie folgt. Also da gab es mehrere Vorschläge. Da gab es einmal den Vorschlag Listenlänge 23. Das heißt, unabhängig davon, wie viele Kandidaten in den zweiten Wahlgang gekommen sind, werden auf jeden Fall nur die ersten 23 auf die Landesliste kommen. Die zweite Listenlänge liegt dann bei 42. Man kann sich ja eventuell denken, wie wir zu diesen Zahlen gekommen sind. Und dann gibt es noch einen dritten Vorschlag, der dafür steht, dass alle, die durch den Legitimationswahlgang kommen, auch auf die Landesliste kommen. Das hätte natürlich den Vorteil, dass wir eventuell eine sehr lange Liste bekommen, könnte aber auch den Nachteil haben, dass man dann Kandidaten, die sich in Wahlgang 1 irgendwie durchgemogelt haben, im Wahlgang 2 auf gar keinen Fall mehr loswerden kann. Ja, das heißt, dann würde auch die Versammlung quasi durch ihr Votum bzw. durch das Quorum, was die einzelnen Kandidaten bekommen, dann selber bestimmen, wie lang die Liste ist, oder? Ganz genau. Okay. Mhm. Wobei ich da noch einhaken möchte, es gibt noch eine Idee, die allerdings noch verschriftlicht werden müsste, und das wäre die Idee zu sagen, man nimmt im zweiten Wahlgang, egal was man für ein Wahlverfahren nimmt, gibt man jeweils die Möglichkeit auf dem Wahlzettel auch explizit zu sagen, diesen Kandidaten möchte ich nicht haben. Sozusagen ein zusätzliches Ankreuzfeld. Ich nehme jetzt mal das Extrem, wir haben so eine Bewertungswahl von 0 bis 10, dann gäbe es halt 0 bis 10 und ein Extrafeld Ablehnung, meinetwegen. Wenn dann mehr als die Hälfte der Anwesenden, also der Abstimmenden entsprechend sagen, den will ich nicht, dann würde es da nochmal explizit die Möglichkeit geben, einen Kandidaten nach der entsprechenden Befragung auch rauszuschmeißen. Kann ja sein, dass sich bei der Befragung irgendwas rausstellt, wo man sagt, das geht auf keinen Fall. Das haben wir durchaus ja schon in Niedersachsen zum Beispiel gesehen. Mhm. Wobei auch da muss man realistisch sagen, Entschuldigung, Paki, einen Satz noch, auch da muss man realistisch sagen, bei 42 Leuten auf der Liste meinetwegen, selbst bei 23, wer da auf Platz 23 landet, hat nicht wirklich eine Chance, am Ende im Bundestag zu landen. Das muss man einfach realistischerweise sagen. Ich wollte gerade sagen, das entscheidet sich ja auch mit durch die abgegebenen Stimmen dann. Also da nochmal explizit die Möglichkeit zu sagen, dass man jemanden gar nicht will, könnte mitunter dann auch sehr demotivierend für den jeweiligen Kandidat sich auswirken. Also so. Ich bin ein ehrlicher Mensch und sage, wenn sich jemand so einen Schnitzer leistet, also ich weiß nicht, ich finde das jetzt schwierig, aber ich sag's mal so, also mein Optimalfall wäre tatsächlich, egal welches Wahlverfahren wir im ersten Teil haben, dass wir erst im zweiten Teil die Leute befragen, damit wir möglichst schnell, ich sehe das einfach aus völlig rationalen Gesichtspunkten, dass wir möglichst schnell Menge der Kandidaten auch reduzieren, weil Menge der Kandidaten gleich viel Zeit und Zeit ist das, was uns begrenzt. Und wenn wir dann tatsächlich in der zweiten Runde grillen, da kommen wir ja gleich auch noch zu, wann die Befragung sein soll, ist ja auch eine Frage. Dann, wenn sich dann dabei irgendwie rausstellt, derjenige hat esoterische irgendwas, hatten wir in Niedersachsen, dann die Leute sagen, also du passt einfach nicht zu den Piraten, weiß derjenige das, glaube ich, auch eigentlich selber. Daher sehr rational. Ja, ich gehe auch mal bei dem Pragmatismus der meisten Piraten davon aus, dass da vielleicht auch noch ein paar Leute aus der Liste aussteigen, die gesagt bekommen vor der AV-Pampa, ob sie sich das vielleicht nicht nochmal anders überlegen wollen. Also ich will mal hoffen, dass die Liste dann doch sehr homogen wird und da keine Fälle wie in Niedersachsen vorkommen werden. Das war jetzt das Thema Listenlänge. Jetzt hatten wir noch die Vorstellung und Befragung. Mach erstmal du, Stefan. Ich mach dann das mit dem Zeitkonto. Okay. Also, es gibt da verschiedene Optionen. Da gibt es einmal... ich fange anders an. Im Prinzip hat es damit zu tun, dass wir in Niedersachsen gab es ja Probleme damit, dass die Vorstellungszeit zu kurz empfunden wurde und dort auch versucht wurde, da rechtlich einen Strick rauszudrehen. Dann wurde hier in Nordrhein-Westfalen wohl auf dem kurzen Dienstweg mit der Landeswahlleiterin geklärt, dass man mindestens 10 Minuten Vorstellungszeit benötigt pro Kandidaten. Sieben. Auf jeden Fall ist eine Befragung vor der Abstimmung nicht zwingend notwendig. Also man muss sie nicht ermöglichen. Und wir würden das dann gerne den Piraten überlassen, dass sie im Liquid abstimmen, wie wir das machen. Ich hoffe, dass die Leute sich dann auch immer mal durchrechnen, was das an Zeitaufwand bedeutet und wann die Wahlgänge dann eventuell stattfinden. Es gibt dann einmal die Option Vorstellung und Befragung jeweils vor und nach der Legitimation, also bei beiden Wahlgängen. Dann gibt es Vorstellung vor der Legitimation und die Befragung dann, wenn man es durch den ersten Wahlgang geschafft hat. Dann gibt es Vorstellung und Befragung nur vor der Legitimation und den zweiten Wahlgang direkt durchziehen. Und dann gibt es noch den Vorschlag mit einem Zeitkonto, der ist von Michel und den wird er jetzt sicher gern mal erklären. Ja, ich mache da gerne ein bisschen Werbung für, weil ich in Münster gesehen habe, als damals noch in Anführungszeichen Verantwortlicher, der ständig bestürmt wurde, wir schaffen das nicht, wir müssen auf die Zeit aufpassen. Es gab da ja bestimmte Kandidaten, viele werden das mitbekommen haben, die quasi die ganze Zeit pessimistisch durch die Gegend gerannt sind und haben gesagt, oh mein Gott, wir brauchen einen zweiten Tag. In Münster hat es dadurch am Ende geklappt und da müssen wir einfach alle ehrlich sein, dass wir gesagt haben, bitte, bitte, bitte verteilt so viel Kreuze, wie es nur geht. Und haben auch Leute, man hatte quasi keine Wahl, ich habe auch Leute angekreuzt, bei denen ich gesagt habe, naja, eigentlich bin ich mir unsicher, aber irgendwie muss ja die Liste voll werden. Das ist was wir natürlich möglichst verhindern wollen. Dadurch müssen wir so viel Zeit sparen, wie wir nur können. Und im Grunde genommen ist das ein einfaches Durchrechnen. Ich habe mal eine schnelle Umfrage gemacht bei den damals anwesenden Leuten im Mumble und habe gesagt, wie viele Leute glaubt ihr, dass sie am Ende, dass am Ende auf der Liste stehen werden? So im Durchschnitt sind da 90 rausgekommen. Wenn ich jedem davon 10 Minuten, wir sind damals von 10 Minuten ausgegangen, wenn ich jedem 10 Minuten Vorstellungszeit gebe, brauche ich alleine für die Vorstellung der ersten Runde reine Vorstellungszeit 15 Stunden. Da sind quasi die beiden Tage schon aufgebraucht. Da habe ich noch kein Grillen drin und da habe ich noch keine keine Wahl drin. Deswegen hatte ich vorgeschlagen, okay, wir müssen die Zeit begrenzen. Punkt 1 war, das hat Stefan gerade schon gesagt, ich habe auf einem kurzen Dienstweg und andere haben das auch gemacht. Ich weiß, dass der Alex Reinsch das zum Beispiel gemacht hat, bei der Landeswahlleiterin angerufen. Ich hatte die Möglichkeit, dadurch, dass ich ja in der Situation bin, ich bin ja im Wahlausschuss, der für die Zulassung hinterher im Landtag zuständig ist. Ich habe dann so ein bisschen bohren können, in Anführungszeichen, und ich hatte mich vorher informiert und die Information ist einfach inzwischen auch gesichert, dass es so ist, dass bei den Grünen Vorstellungszeit 7 Minuten beträgt. Die wird regelmäßig nicht eingehalten, aber die haben ja auch immer nur einen Kandidaten, aber davon ab, die sagen, 7 Minuten ist das Minimum, was ihr bekommt und halt das, was sie schon seit Jahren machen. Das ist auch ein paar Mal angefochten worden und das ist bis jetzt immer abgelehnt worden, weil entsprechend 7 Minuten genug sind. Derjenige, der eine solche Entscheidung am Ende anfechten möchte, muss darlegen, warum ihm nicht genug Zeit gegeben wurde. Also er muss das begründen. Ne? Beispiel, ich habe hier einen Ordner, ich habe hier eine Rede von 35 Minuten, die wollte ich gerne halten, aber die haben mich die nicht halten lassen. Ne? Blöd. Gut. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also übertreib so ein bisschen, aber 7 Minuten ist so diese Grenze. Und jetzt passiert eben Folgendes. Wir haben in Münster 3 Minuten gehabt. Das hätte nicht gereicht. Da sind sich alle einig, die entsprechend die Expertise haben. Wenn da jemand geklagt hätte, wäre das nach hinten losgegangen. Das ist inzwischen vorbei. Das ist nicht mehr möglich. Deswegen kann ich das auch so offen sagen. Aber wir müssen eben mit der Zeit haushalten. Jetzt habe ich Folgendes vorgeschlagen. Wir machen ein Zeitkonto, damit wir genau wissen, wie viel Zeit hat denn jeder Kandidat. Denn wenn wir sagen, wir machen eine Vorstellungsrunde von 10 Minuten und dann wird legitimiert und dann wird nochmal vorgestellt, 10 Minuten als Beispiel. Dann kommt noch eine Befragung, dann sprengen wir einfach jeden Zeitrahmen. Die Idee war zu sagen, okay, pass auf, wir machen das so, wir geben eine feste Zeit. Ich habe, glaube ich, gesagt 10 Minuten. Ich würde das inzwischen halt auf 7 runtersetzen. Wir geben eine feste Zeit von 7 Minuten. Die hat der Redner zur freien Verfügung und er kann sich vorstellen, vor der Legitimationswahl, also vor dem ersten Wahlgang und nach dem ersten Wahlgang. Er kann entweder die 7 Minuten direkt aufbrauchen, dann hat er beim nächsten Wahlgang noch so eine Kulanzzeit, ich sag mal eine Minute vielleicht, wo er nochmal seinen Namen sagen kann und 2, 3 Stichworte, aber dann war's das. Derjenige, der sich Zeit überbehält für die zweite Runde, kann halt nochmal genauer auf sein Programm eingehen und kann sich nochmal besser ins Gedächtnis rufen. Das ist ja dann auch der Sonntag. Wenn wir das so machen, wissen wir genau, okay, die Maximalzahl für jeden Kandidaten liegt bei 7+1, 8 Minuten. Oder 7+3 oder was auch immer, das kann man sich ja nochmal durchrechnen. Und aufgrund dessen weiß man genau, wie viel Zeit ist entsprechend für den jeweiligen Kandidaten gebraucht und kann sich dann am Ende ausrechnen, kommt man hin mit den 2 Tagen, die man da hat, oder kommt man da nicht hin. Ich kenne nicht die genauen Zeiten der Veranstaltungshalle, aber je nachdem, wenn wir um 10 Uhr anfangen würden, dann wäre um 11 Uhr die Geschäftsordnung gewählt und alle Versammlungsämter, ich bin mal sehr optimistisch, wenn wir um 11 Uhr anfangen würden und wir machen bis abends um 9, dann haben wir 10 Stunden und am nächsten Tag nochmal dasselbe, plus eine Stunde, die wir dann vorher nicht mehr brauchen. Da werden sich schon viele Leute beschweren, weil Sonntag so spät wird, aber das sind maximal 19, 20 Stunden. Wenn ich da schon 15 Stunden für den ersten Wahlgang brauche, ist das natürlich viel zu viel. Das ist sehr optimistisch gerechnet, ja. Natürlich. Viel Zeit brauchen wir auf jeden Fall, das ist keine Frage. Und ich hoffe einfach auf Folgendes, ich hoffe darauf, dass, das kann ich ja auch wieder ganz offen sagen, ist eine rationale Überlegung. Ich hoffe, dass viele Leute sich dafür entscheiden, dass sie eben nur 5 Minuten in der ersten Vorstellungsrunde brauchen und sich ein bisschen Zeit aufsparen und dann es eben nicht in die zweite Runde schaffen. Wir dementsprechend diese Zeit dann jeweils aufsparen. Jede Minute, die wir sparen, ist am Ende eine, die uns helfen kann, dass wir diese Aufstellungsversammlung so durchkriegen, wie wir uns das vorstellen. Ja, man sieht ja auch nochmal ganz deutlich, dass wir eigentlich in Münster hauptsächlich einen Haufen voll Glück gehabt haben, dass wir das alles so einwandfrei hinbekommen haben und dass da keiner gegen vorgegangen ist. Aber wir sollten uns dieses Mal besser vorbereiten, weil sonst können wir direkt nochmal eine Halle für die zweite Hälfte des Parteitags bzw. der Aufstellungsversammlung mieten. Okay, das Thema Vorstellung und Befragung ist dann, glaube ich, von allen Seiten recht gut beleuchtet worden. Wir hoffen mal, dass uns die Zeit dann nicht beim Grillen der Kandidaten um die Ohren fliegt. Aber selbst da wäre ja dann auch irgendwann eine Beschränkung der Redezeit vorgesehen, denke ich. Bei der Befragung wäre ein Vorschlag, egal welche Befragung, dass man tatsächlich sagt, der Fragesteller hat 30 Sekunden und die Antwort maximal eine Minute als Beispiel. Und die Menge der Rede, die Größe der Redeliste auch beschränken, oder? Nein, die wäre erstmal nicht beschränkt. Was wir eben nicht mehr wollen, weil wir das alle als sehr undemokratisch empfunden haben, ist die Frage, möchte die Versammlung denjenigen befragen? Weil selbst wenn da nur drei Leute stehen, die Fragen stellen wollen, wir wissen alle, wie es läuft. Am Ende von so einem Parteitag, man kommt in Zeitdruck, da rennen Leute rum, die sagen, scheiße, wir schaffen das nicht, wir dürfen nicht mehr befragen. Und dann werden Leute einfach durchgewunken, die werden nicht mehr befragt. Das klassische Grillen, was wir eigentlich immer gemacht haben, ist in Münster unter den Tisch gefallen und das hat uns, glaube ich, was die Demokratie angeht, nicht wirklich gut getan. Okay, dann kommen wir zum letzten Teil, Blockaufteilung. Ja, hier sieht man auch nochmal, dass wir in der PGGO ja durchaus sehr unterschiedliche Meinungen haben. Darf übrigens auch jeder mitmachen, ist jeder herzlich eingeladen, da mitzumachen. Wir haben regelmäßig Mammelsitzungen, die wir auch auf der NRW-Infoliste ankündigen. Wir haben hier 6 Blockaufteilungen, beziehungsweise ich glaube sogar noch mehr. Auf jeden Fall verschiedene Blockaufteilungen, die für den zweiten Wahlgang dann entscheidend werden, wenn wir dort Abstimmung per Block vornehmen. Die meisten unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, dass die Blöcke unterschiedlich versetzt sind, aber es gibt da zwei grundsätzliche Kategorien. Einmal die, die einen Spitzenkandidaten vorschlagen und einmal die, die eine Spitzengruppe vorschlagen. Da gibt es dann auch zwei Argumentationen zu. Die Seite mit dem Spitzenkandidaten sagt, es gibt sowieso 16 Landeslisten in Deutschland und davon 16 Spitzenkandidaten. Die Medien werden sich um die Leute auf Platz 2, 3 und 4 kaum kümmern. Die andere Gruppe sagt, dass so ein Spitzenkandidat ja auch durchaus mal ausfallen kann und dass dann die Nachrücker auch die gleiche Arbeit machen müssen, im Prinzip die gleiche Qualitätsstufe haben müssen, um überhaupt auf diese Plätze 2, 3, 4 und so weiter gewählt werden zu können. Und da müssten sich die Piraten jetzt mal entscheiden, welche Argumentation sie folgen. Ja, also im Liquid sieht die Beteiligung ja immer ein bisschen mager aus. Im Moment rangiert der Vorschlag 2 auf erster Stelle, was das Quorum jedenfalls schon mal betrifft. Ich habe hier die anderen Vorschläge, ich habe sie gerade alle im Überblick. Eins, was man immer bedenken sollte, aber bei all dem, was man da wählt, ist, dass nach neuem Wahlrecht, es gibt ja kein Wahlrecht, wie die meisten vielleicht wissen, auf Bundesebene im Moment, wir haben kein Bundestagswahlrecht, das wird gerade reformiert, dem das Bundesverfassungsgericht mal wieder gesagt hat, zweimal hintereinander gesagt hat, das Wahlrecht, wie ihr das davor habt, die Wahlrechtsreform ist nicht verfassungsgemäß. Hat was mit Überhangmandaten zu tun und hat was damit zu tun, dass es zu einer kuriosen Situation kommen kann, ich will das gar nicht groß ausführen, dass mehr Stimmen für eine Partei dazu führen können, dass sie weniger Sitze im Parlament haben. Das sogenannte negative Stimmgewicht. Wer möchte, kann das ja gerne googeln. Oder bei wahlrecht.de kann man das sehr gut nachgucken. Und Folgendes wird also sein, nach dem neuen Wahlrecht werden, wenn wir in NRW die 5% reißen und im Schnitt 5% haben, das ist ja das Mindestergebnis, dann werden 7 bis 8 Leute aus NRW oder ich sag mal 6 bis 8 Leute aus NRW entsprechend in den Bundestag einziehen. Das heißt, die meisten dieser Blöcke, wenn ich über den Spitzenkandidaten reden, sind also 2 von 3 Blöcken haben eben die Aufteilung 1 bis 6 vorne. Weil sie ganz klar sagen, das sind die Leute, wenn wir die 5% schaffen, dann sind das sowieso die Leute, die in den Bundestag kommen. Da brauchen wir nicht nochmal aufteilen. Es gibt diesen dritten Vorschlag, der sagt, 1 bis 3 und 4 bis 6 sollen getrennt gewählt werden. Kann man natürlich auch machen, dann hätte man so ein Trio, wo man hofft, dass da die Aufmerksamkeit fokussiert wird. hat noch Leute in Reserve, die aber auf jeden Fall in den Bundestag einziehen würden. Bei den Spitzenkandidaten sieht das dann ähnlich aus. Da gibt es zwei Vorschläge, die haben den Spitzenkandidaten und dann einmal 2 bis 6 und einmal 2 bis 7. Dann geht es um die Reserve dahinter. Da wird einmal sehr, sehr extrem abgestuft mit 7 bis 9, 10 bis 14 und so weiter. Und einmal wird noch gesagt, okay, 8 bis 15 als Reserveliste und 16 bis Ende, je nachdem, wer da entsprechend noch zusammen gewählt wird. Aber die Leute haben keine Chance. Und aus dem Wiki haben wir noch übernommen, weil das hat ja auch irgendjemand eingestellt, dass mit dem Spitzenkandidaten und dann Blöcke 2 bis 4, 5 bis 9, 10, 14, 15 Ende. Ich glaube, das kommt von der Landesliste. Ich bin mir aber nicht sicher, wer diese Tabelle damals da reingestellt hat. Und deswegen haben wir das so offen gehalten und haben es aber trotzdem übernommen. Ja, ist ja schön, schön übersichtlich. Ihr habt quasi so ein bisschen so ein Buffet für die GO aufgestellt und jeder kann sich bedienen und sich auch überlegen, was er gerne möchte. Ich hoffe mal, dass das eine flüssige Veranstaltung wird. Wie gesagt, ich werde die Links von den Inis da auch nochmal drunter hängen und auch euer Wiki-Profil. Ich habe gesehen, ihr habt das auch so ein bisschen in so einer Art Zeitleiste gepackt, wie der Fahrplan, also diese sogenannte Roadmap, aussieht bis zur AV Pampa. Das ist vielleicht auch nochmal für die Hörer ganz interessant zu sehen, dass ihr euch also auch Gedanken gemacht habt, inwieweit ihr das durchs Liquid zieht und so ein bisschen vorfühlt, damit ihr eben dann auch die richtige Geschäftsordnung zusammenstellen könnt, pünktlich zur AV Pampa. Möchtet ihr den Hörern noch was mit auf den Weg geben? Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die bei den beiden Mitgliedern der PG-Geschäftsordnung. Wünsche euch frohe Feiertage, erholt euch gut, rutscht gut ins neue Jahr. Das gleiche wünsche ich meinen Hörern natürlich auch und sage Dankeschön. Tschüss Michel, tschüss Stefan und bis bald mal wieder. Jawohl, danke dir. Danke für die Aufnahme. Tschüss. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.